Zunächst Verzögerungen für drei Instrumente, Klangbeeinflussung und Zuspielungen Teil 1 bis 6 von und mit Stefan Pötsch und seinem Ensemble. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Ein Werk von Stefan Pötsch, Verzögerungen für drei Instrumente, Klangbeeinflussung und Zuspielungen. Wir hörten die sechs Teile in einer Studioproduktion in Nürnberg im Studio Franken vom November 2010 mit dem Stefan Pötsch Ensemble. Weiter geht es hier im Concerto Bavarese mit Stefan Johannes Walters Aus Ruhe für Perkussionsquartett, eine Simultankomposition mit Agonie für Posaune Solo. Sie hören das Schlagzeugquartett des Hermann-Zilcher-Konservatoriums Würzburg und Ingo Mertens Posaune. Thank you. Thank you. Das Schlagzeugquartett des Hermann-Zilcher-Konservatoriums Würzburg im April 1993 zusammen mit dem Posaunisten Ingo Mertens und einer Simultankomposition von Stefan Johannes Walter aus Ruhe und Agonie. Jürgen Schmidt ist unser nächster Komponist hier im Concerto Bavarese. Wir hören viel Sturm und linde Zeit für Violine, Cembalo und Perkussion. Hören Sie das Toskana-Ensemble für neue Musik, Jürgen Schwab, Violine, Christoph Wünsch, Cembalo und Bernd Kremling, Percussion. Thank you. Thank you. Viel Sturm und linde Zeit für Violine, Cembalo und Perkussion von Jürgen Schmidt. Wir hörten die drei Sätze in einer Aufnahme vom Januar 1999 mit dem Toskana-Ensemble für neue Musik. Jürgen Schwab, Christoph Wünsch und Bernd Kremling. Es folgt ein Werk des 1986 geborenen Komponisten Christoph Johannes Weiß, Shading a Changeable Timeframe, ein Quintett für Klarinette, Horn, Violine, Violoncello und Klavier. Es spielen Susanne Kolb, Isabel Schmidt, Martin Kiefel, Nico Nesiba und Rudolf Ramming im Juli 2012. Thank you. Thank you. Shading a Changeable Timeframe, dieses Quintett für Klarinette, Horn, Violine, Cello und Klavier, schrieb der 1986 geborene Komponist Christoph Johannes Weiß als Abschlusswerk für sein Konzertdiplom. Und das Werk gewann auch den zweiten Preis beim internationalen Kompositionswettbewerb Pablo Casals 2013. Ein Jahr zuvor war das der Mitschnitt der Uraufführung vom Juli 2012 in Würzburg.